Hallo und herzlich willkommen zu einem Special, einem Crossover zwischen meinem Podcast Wrestling Replay, nämlich dem Projekt Sport Total, dem Wrestling Replay Sport Talk, der monatlich erscheint, und dem neuen Podcast von Elias und Yannick Matchball. Alles rund um den Sport. Und einer der beiden Vertreter ist hier, nämlich der Elias. Guten Abend. Ja, guten Abend, Kleisi. Guten Abend, Zuhörer vom Wrestling Replay Podcast, der Sportabteilung, und auch vom Matchball Podcast. Freue mich, mit dabei zu sein an diesem, ja doch für den Sport und für die Champions League nicht unbedeutenden Tag. Ja, genau. Man kann ja eigentlich schon sagen, guten Morgen, weil wir haben jetzt 11:45. Und ja, wir hatten am heutigen, beziehungsweise am gestrigen Donnerstag, die Auslosung für die Champions League Gruppenphase. Die Deutschen einige, ja, schon nicht ganz einfache Aufgaben zugelost bekommen. Und ja, auch in der Europa League ist so einiges passiert mit den Frankfurtern und den Stuttgartern. Und ja, am morgigen, beziehungsweise am heutigen Freitag gibt es ja noch die Auslosung der Europa League Gruppenphase mit Frankfurt und Freiburg. Stuttgart hat es nicht geschafft, da werden wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Und wir machen unsere eigene Europa League Auslosung, zu sozusagen eine Prognose. Ich habe dann hier so Schnipsel und werde das dann mit Gruppen und Teams dann auch nochmal für uns so losen. Also eine eigene Sporttotal Matchball ja, Gruppenphase. Und ich würde mal sagen, bevor... Oder am besten würde ich mal sagen, ich mache direkt mal den ersten Lostopf, ne? Also die ersten Teams für alle Gruppen, und dann reden wir ein bisschen über die Champions League Gruppenphase, ne? Ja, genau. Gut. So, ich ziehe dann erstmal eins der Teams. Nur ein bisschen hier mischen. Ups. Und da haben wir den FC Valencia. Ich gebe das noch in meine Excel-Tabelle ein. Ah, ich muss natürlich erstmal eine Gruppe ziehen. Gruppe F ist Valencia. So, Valencia und F raus. Kann ich eigentlich direkt den Papierschnipsel wegschmeißen. Zack. So. Wo ist F? F ist da. Valencia. Und wenn wir Glück haben, ist vielleicht ja auch ein bisschen was richtig, was wir heute hier oder was ich heute ziehe. Ja, das wäre natürlich... Je mehr wir richtig haben, umso sensationeller. Richtig. Dynamo Kiew ist das nächste Team. Und zwar für Gruppe... In Gruppe L. Also in der letzten Gruppe. So. Gibt ja 12 Gruppen. Dynamo Kiew. So. Nächstes Team ist dann Rubin Kazan, die Russen. So, und sie kommen in Gruppe G. So, G. Rubin Kazan. So, und das nächste Team. In Lostopf 1 übrigens kein deutsches Team dabei, aber dafür... Lazio Rom habe ich gerade gezogen mit dem deutschen Spieler Miro Klose. Ja, und er darf in Gruppe E ran. Also in der Champions League wäre das die Schalke-Gruppe. Und hier halt in Lostopf 1 Lazio mit Miro Klose als erstes Team. Es geht weiter mit Girardot Bordeaux aus Frankreich. Und zwar Gruppe I. I wie Ingolstadt. Was hatte ich? Bordeaux. Nächstes Team. Olympique Lyon. Verloren in der Champions League Qualifikation gegen Real Sociedad aus San Sebastian. Und zwar am gestrigen Tage. Und sie kommen in Gruppe C. So. Lyon. Oder wie sie in Frankreich beschrieben werden, Lyonnais. So, zweites spanisches Team, FC Sevilla. Gruppe, wer ist das? J. Sevilla. Also A, B und D noch nicht gelost. Und jetzt haben wir die Türken. Beşiktaş Istanbul. Dafür in Gruppe. Oh. Beşiktaş in Gruppe A. Habe ich gerade noch gesprochen. Wurde noch nicht gelost. Und weiter geht's mit Standard Lüttich aus Belgien. Und Gruppe B. Also jetzt geht's nach dem Alphabet. Lüttich. Lüttich. So, weiter geht's. PSV Eindhoven aus den Niederlanden. Darf in Gruppe H. Eindhoven. So, oh, jetzt habe ich falsch. Eindhoven. So, zwei Teams haben wir noch. Und Tottenham Hotspur aus dem wunderschönen England darf in Gruppe D. So. So, haben wir noch ein Team und eine Gruppe. Die Gruppe ist Gruppe K. Und rein darf, ja, ich weiß es gar nicht, deswegen ziehe ich jetzt. Der AC Florenz mit Ex-Bayern München Stürmer Mario Gomez. So, kurzer Überblick nach Lostopf 1. Beşiktaş in Gruppe A, Gruppe B Lüttich, Gruppe C Lyon, Gruppe D Tottenham, Gruppe E Lazio Rom, Gruppe F Valencia, Gruppe G Rubin Kazan, Gruppe H Eindhoven, Gruppe I Bordeaux, Gruppe J Sevilla, Gruppe K Florenz, Gruppe L Dynamo Kiew. Die Sache ist ja, die Lostöpfe, die hier von uns gelost werden, sind ja schon mal richtig. Was man nicht weiß, ist natürlich, ob es wirklich die richtigen Gruppen sind und natürlich dann auch die richtigen Gegner. Und das ist natürlich die Spannung und wir werden natürlich dann auch gucken, ob wir ein bisschen was richtig haben. Ich denke mal, ein bisschen was bei doch recht vielen Gruppen müsste, denke ich mal, schon richtig sein. Vielleicht haben wir keine komplette Gruppe richtig, aber so einige Vertreter aus einigen Gruppen, denke ich mal, werden wir, haben wir doch statistisch dann doch eine gewisse Chance, es richtig getippt zu haben. Ja, also jetzt gleich, also ich lose jetzt gleich Gruppe Lostopf 2 aus, unter anderem mit dem SC Freiburg. Und ja, ich denke mal, in der Zeit können wir ein bisschen über die Champions League Auslosung reden. Ich habe jetzt gerade die Gruppen nicht im Kopf ganz, aber... Ja, ich weitestgehend denke ich schon. Okay. Wollen wir zuerst über die, wollen wir nach dem Alphabet vorgehen oder wollen wir über die Gruppen der erstmal der deutschen Champions League Vertreter reden? Wir haben ja erstmalig vier deutsche Mannschaften in der Champions League, das ist eine Premiere, das gab es vorher noch nie. Ja. Ja, wie sollen wir vorgehen? Sollen wir von Gruppe A? Ich würde mal sagen, erstmal deutschen Gruppen, denke ich mal, oder? Ja, dann gehen wir nach den deutschen Gruppen vor. Mit welchem Vertreter möchtest du denn starten? Ich würde mal sagen, mit dem, der am weitesten vorne ist, und da ist, glaube ich, Leverkusen mit Gruppe B, oder? Ja. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob es Gruppe B ist, ich meine schon. Auf jeden Fall. Quatsch, Gruppe B ist ja Real Madrid, Gruppe C war es, glaube ich. Nee, es war Gruppe A. Gruppe A, die Gruppe Manchester United war es. Genau. Stimmt. Ja, in der Gruppe von Bayer Leverkusen spielen aus Lostopf 1 Manchester United, aus Lostopf B Schachtjo Donetsk, aus Lostopf C Bayer Leverkusen, oder aus Lostopf, ist ja nach Zahlen geordnet, nicht nach Buchstaben, nach Lostopf, aus Lostopf 3 Bayer Leverkusen und aus Lostopf 4 ein relativ überraschender Teilnehmer, Real Sociedad aus Spanien. Ja, haben zweimal, glaube ich, mit 2-0 gewonnen gegen Lyon. Hat ja Carlos Vela einen Doppelpack im letzten Spiel geschnürt. Und Lyon wirklich mittlerweile nicht mehr das, was sie vor einiger Zeit noch waren. Ja, genau, würde ich auch mal sagen. Das ist auf jeden Fall der auf dem Papier der klare Außenseiter. Ja. Ich würde in dieser Gruppe, ist natürlich der klare Favorit vom Namen her, Manchester United. Nun seit fast 27 Jahren zum ersten Mal nicht mehr unter Sir Alex Ferguson trainiert, sondern unter seinem Nachfolger David Moyes, der vorher 11 Jahre beim FC Everton war, dort gute Arbeit geleistet hat, mit bescheidenen finanziellen Möglichkeiten, auch wenn er dort keinen Titel gewonnen hat. Werden wir sehen, wie sie sich unter David Moyes schlagen werden. Auf jeden Fall ist Manchester United klarer Favorit. Leverkusen würde ich aber durchaus einiges an Chancen zurechnen, auch wenn man Schachtel Donetsk nicht unterschätzen sollte, die ja letztes Jahr im Achtelfinale waren, wo sich ja Dortmund dort zumindest im Hinspiel einige Probleme bereitet haben. Sind durchaus nicht zu unterschätzen. Nichtsdestotrotz würde ich hier bei Leverkusen auf Platz 2 doch sehen. Wie siehst du das? Ja, Chancen sind auf jeden Fall dafür, die Werkself auf 2 zu kommen. Real Sociedad ist ja eigentlich schon ein schlagbarer Gegner und der andere Gegner, was war der andere Gegner nochmal? Entschuldigung. Schachtel Donetsk. Genau. Kein leichter Gegner, haben ja auch ein paar Brasilianer, die schon Dortmund ein bisschen mal das Leben schwer gemacht haben während den 120 Minuten an den beiden Spielen. Aber einer von Schachtja Donetsk, nämlich Mkhitaryan, ist ja weg zu Dortmund gegangen und ich glaube, sie hat noch einen Spieler, Luis Fabiano, der gewechselt ist. Und bin gespannt, wie sich Schachtja Donetsk dieses Jahr schlägt, aber ich denke mal, mit Ach und Krach sollte man schon meinen, dass Leverkusen auf Platz 2 die Gruppenphase beendet. Ja, wenn man sieht, wie sie sich in der Bundesliga zurzeit schlagen, wir haben ja auch in unserem Podcast Matchball schon über die Bundesliga vorgestern eine Ausgabe gemacht und da waren wir uns ja einig, dass Leverkusen eigentlich mit den besten Fußball zurzeit in der Bundesliga spielt. Wenn nicht sogar noch vor Bayern den Ja. besten. Ja, würde ich fast auch schon zustimmen und da muss man ihn auf jeden Fall gegen Real Sociedad auf jeden Fall und auch gegen Schachtel Donetsk Chancen ausrechnen. Und auch gegen Manchester United werden sie, denke ich mal, nicht so sang- und klanglos untergehen wie vor 2 Jahren gegen den FC Barcelona. Ja, glaube ich auch, weil Dortmund ist zu sehr gereift mittlerweile. Und ich meine, ich denke, bei der letzten Teilnahme von Leverkusen bei der Champions League, ja, war halt das Team noch nicht so ausgereift. Und jetzt hat man vor allem mit dem neuen Verteidiger Savic, glaube ich, heißt er, ein super Schnäppchen gemacht. Und dann hat man noch Heung-Min Son, Kiesling und Sidney Sam. Und ich denke mal, auch wenn es gegen große Gegner geht, das sollte trotzdem schon ein ordentlicher Lauf in der Champions League werden. Und ich denke mal, es könnte ja eigentlich schon ins Viertelfinale gehen für Leverkusen. Ja, bis ins Viertelfinale sehe ich auf jeden Fall das Potenzial auch. Mehr wird allerdings, denke ich, nicht drin. Also ein Viertelfinale wäre ein großer Erfolg. Halbfinale denke ich nicht. Ist vom Potenzial her möglich, glaube ich aber nicht, weil es da doch andere Mannschaften gibt, die ich da dann eher sehen würde. Ja, ganz klar, Halbfinale, da hat man auch so Teams, die viel zu weit über Leverkusen sind. Und ich glaube, bei der Champions League sollte man fürs Halbfinale vielleicht nicht unbedingt Überraschungsteams nennen für so ein Turnier. Das geht im DFB-Pokal, aber bei solchen Mannschaften wie in der Champions League, wie Barça Real, sollte man sich jetzt nicht irgendwie sagen, dass da kleinere Teams es doch mit Ach und Krach schaffen, weil ich glaube nicht, dass so ein kleineres Team wie, nehmen wir jetzt mal Donetsk zum Beispiel, gleich mehrere Überraschungen tätigen können. Ja, da würde ich dir auf jeden Fall auch zustimmen. Ist absolut richtig, denke ich auch. Nichtsdestotrotz, ich würde, wie gesagt, meine Reihenfolge in dieser Gruppe wäre Manchester United auf 1, auf 2 Bayer Leverkusen. In die Europa League schafft es Schachtel Donetsk und für Real Sociedad wird es, denke ich, nicht weiter für den europäischen Wettbewerb reichen. Ja, bei den ersten beiden Plätzen stimme ich dir von uns ganz zu, aber ich denke, Real Sociedad, so dass sie jetzt aus der Qualifikation einiges an Motivation mit rausgenommen haben, werden befreit aufspielen in der Champions League, haben ja nichts zu verlieren. Und ich denke, dass sie doch es auf Platz 3 schaffen werden und Donetsk dann tatsächlich leer ausgeht. Gut, ja, darüber kann man sich bestimmt streiten, sehe ich jetzt anders, aber wir werden es ja erleben. Wie es kommen wird, ist auf jeden Fall auch auf den beiden letzteren Plätzen interessant. Ja, auf jeden Fall. Ja, stimme ich zu. Wollen wir dann zum nächsten deutschen Vertreter der Champions League kommen oder sollen wir mit alphabetisch mit der Gruppe B weitermachen? Ja, da wir jetzt eigentlich bei A angefangen haben, können wir jetzt eigentlich auch weiter im Alphabet gehen. Ja, würde ich auch mal sagen, kommen wir als nächstes zur Gruppe B, einer, wie ich finde, sehr interessanten Gruppe, aber auch einer Gruppe, wo die Ergebnisse recht eindeutig wahrscheinlich recht eindeutig ausfallen werden oder wo es recht eindeutig erscheint, wie es kommen wird, nämlich Gruppe B besteht aus Real Madrid, dem italienischen Meister Juventus Turin, dem türkischen Meister Galatasaray Istanbul und dem dänischen Meister FC Kopenhagen. Oh ja. Ja, deine Ansicht. Ja, also eine Hammergruppe auf jeden Fall. Und ja, also Real Madrid sehe ich ganz klar auf der 1, muss ich sagen. Zweiter Platz geht, ja, siehst du mal, ein Team, da habe ich den Namen jetzt schon nicht richtig zugehört, da war auf jeden Fall Galatasaray, Kopenhagen, ja, Real Madrid und... Juventus Turin. Ach, stimmt. Ja, ich denke, Juventus Turin, sie haben, findet das Finale in Turin statt oder was? Vom Europa League. Das Europa League Finale findet in Turin statt, das Champions League Finale findet in Lissabon dieses Jahr statt. Ah ja, stimmt. Vollkommen richtig. So, ich denke, diese Gruppe wird es... Kann es eine Überraschung geben? Ich sage, erster Platz geht an Real Madrid. Das ist keine Überraschung. Ich denke aber, die anderen drei Mannschaften haben alle eine Chance auf Platz 2. Kopenhagen mit dem Ex-Kölner Trainer Ståle Solbakken würde ich jetzt zwar als Außenseiter in dieser Gruppe ansehen, aber nicht als chancenlos werten, denn auch sie haben bestimmt einiges an Potenzial und sind ja nicht umsonst in der Champions League. Und ja, Galatasaray Istanbul, die Türken, haben letztes Jahr Schalke mit einer, man muss schon sagen, sehr, sehr starken Leistung rausgehauen. Ja, habe ich auch negative Erinnerungen dran. Ja. Wir sind ja aber, Schalke-Anhänger. Ja, ist aber leider so gekommen. Auch dieses Jahr ist ihnen vielleicht einiges zuzutrauen, aber fahr erstmal mit deiner Ansicht fort. Ja, und sie haben ja auch Real Madrid letztes Jahr im Viertelfinale vier Schwierigkeiten gebracht und ja, ich denke mal ich würde sogar jetzt sagen, dass Galatasaray noch knapp vor Juventus Turin auf Platz 2 rückt. Es könnte auch sein, dass es sich da nur um das Torverhältnis dreht. Ja, hast du Platz 3 und 4 schon genannt? 3 ist dann Turin und 4 Kopenhagen. Okay, sehe ich ähnlich, aber etwas anders noch. Ich würde auch persönlich Real Madrid auf Platz 1 selbstverständlicherweise sehen, die sich dieses Jahr, obwohl sie schon ein Top-Team haben, sehr gut verstärkt haben, mit unter anderem Asia, ich kann seinen Namen nicht so gut aussprechen, Asia Ilamiramandi oder so, von Real Sociedad verpflichtet, für 30 Millionen, unter anderem mit Isco. Achso, ja. Oder wenn du das besser aussprechen kannst. Nee, aber war schon richtig auf jeden Fall. Ja, dann unter anderem mit Isco vom FC Malaga ebenfalls für 30 Millionen, mit Daniel Cavarayal von Bayer 04 Leverkusen und auch mit Casimiro vom FC São Paulo für 6 Millionen und nicht zu vergessen der angeblich schon als perfekt vermeldete, aber noch nicht offiziell bestätigte Transfer von Gareth Bale von Tottenham Hotspur für die angebliche Rekordablösesumme von 100 Millionen Euro. Damit hat Real Madrid das, ja, meiner Meinung Ansicht nach vielleicht best, von den Namen her bestbesetzte Team der Welt, vielleicht sogar noch besser besetzt als der FC Barcelona. Und da muss man sie eigentlich auf Platz 1 setzen, auch mit einem neuen, sehr, sehr guten Trainer, Carlo Ancelotti von Paris Saint-Germain gekommen. Auf Platz 2 würde ich jedoch nicht, wie du, Galatasaray Istanbul sehen, obwohl sie sich ja im letzten Jahr in der Winterpause gut verstärkt haben mit zwei Topstars, mit Wesley Sneijder und Didier Drogba, ja, der den Bayern-Fans noch in negativer Erinnerung markiert. Aber nichtsdestotrotz sehe ich Juventus Turin mit Buffon und Andrea Pirlo dann doch noch ein bisschen höher. Ich denke, die werden sich Platz 2 nicht nehmen lassen. Auf Platz 3 landet dann wohl Galatasaray Istanbul. Und auch wenn ich durchaus die Leistung von FC Kopenhagen anerkenne und respektiere, sehe ich sie leider nur auf Platz 4, weil die anderen Mannschaften dann doch signifikant stärker besetzt sind. Das ist dann meine Meinung zu dieser Gruppe. Real auf Platz 1, Juve auf Platz 2, Gala auf Platz 3 und Kopenhagen auf Platz 4. Ja, kann man eigentlich bis darauf, dass wir 2 und 3 unterschiedlich getippt haben, nichts hinzufügen. Ja, möchtest du mit der Europa League unsere Auslosung fortfahren oder sollen wir mit Gruppe C aus der Champions League? Ich denke mal, wir machen das so, dass wir alle zwei Gruppen weitermachen. Somit machen wir jetzt mal Lostopf 2. So, gut, dass du jetzt eingebunden hast. Und ja, ich würde mal sagen, los geht's, ne? Okay. So, und als erstes ziehe ich hier PAOK Saloniki, den Gegner aus der Champions League-Qualifikation von Schalke 04, ein ganz knappes Ding. Das Rückspiel war ein Geisterspiel. 75 Fans von Saloniki wurden reingelassen, 120 von Schalke. Ja, war schade, aber naja. Und PAOK spielt in Gruppe H gegen PSV Eindhoven, zumindest wenn es nur uns geht. So, weiter geht's. Betty Sevilla in Gruppe L. Spiel ist eben erst zu Ende gegangen. So, weiter geht's direkt. Und zwar Swansea City. Die Engländer, Überraschungsteam, haben ja Ligapokal, also auch so ein Cup gewonnen. Und sie kommen in Gruppe C zu Lyon. Für die Zuschauer, die es vielleicht nicht wissen, in England gibt es zwei Pokalwettbewerbe, den FA Cup und den Ligapokal. Und Swansea City hat überraschenderweise, muss man sagen, den Ligapokal gewonnen und sich somit für die Europa League qualifiziert. Ja, und es gab ja direkt zwei Überraschungen in Pokalen und der andere, den habe ich jetzt gezogen, ebenfalls aus England, nämlich Wigan Athletic, die ja im FA Cup Finale mit 1-0 war es. Genau, mit 1-0. Manchester City gewonnen haben. Das Tor ist ja relativ spät gefallen, 87. war es, glaube ich. Und das war ja eine Riesenüberraschung. Ich habe mich aufgeregt, ich mag nämlich Man City sehr, aber naja. Ja, wollte ich gerade auch schon hinweisen gegen deinen englischen Lieblingsverein und wahrscheinlich hat das dieses eine Tor dann auch wahrscheinlich den endgültigen Ausschlag gegeben dafür, dass Roberto Mancini bei Man City seinen Job verloren hat und ja, für Manuel Pellegrini Platz machen musste. Ja, aber Pellegrini auch ein sehr, sehr guter Trainer. Und man hat einige gute Transfer getätigt bisher. Und ja, da werden wir gleich noch drüber sprechen, wenn Man City in der Champions League drankommt. So, nächstes Los ist Red Bull Salzburg. Ja, hat nicht so viele Befürworter natürlich durch diese Red Bull-Kampagne. Kommt in Gruppe F zu Valencia. Also wäre auf jeden Fall schon mal interessant. Und so, das nächste Team ist Machatschkala, Anschi Machatschkala. Und da gibt es ja so einige Geschichten aus der letzten Zeit, denn Machatschkala, der Geldgeber, ist abgesprungen und somit mussten Spieler wie Eto'o und irgendwas mit T war das, glaube ich. Edu oder? Nee, Eto'o und Eto'o. Samuel Eto'o und noch jemand war das. Auch so ein Starspieler. Samuel Eto'o war doch heute noch der, der zum FC Chelsea wechseln wird. Ja, das steht fest. Ja, wie gesagt, wechselt zum FC Chelsea, auf den kommen wir später noch zu sprechen. Ja, André Machatschkala jetzt mit einigen finanziellen Problemen, nachdem ihr Geldgeber abgesprungen ist. Ja. Aber auch da werden wir sehen, wie es sich weiterentwickelt. Auf jeden Fall. Und so, jetzt haben wir hier Trabzonspor für Gruppe D. Und sie kommen zu Tottenham. So. Ja, Tottenham, die ja auch sehr, sehr viel investiert haben, schon über 125 Millionen, unter anderem Roberto Soldado verpflichtet. Mhm. Ja, das können sie sich wohl auch leisten, weil sie das gesamte Geld wiederbekommen für den wohl anstehenden Verkauf von Gareth Bale. Richtig. Mhm. So, dann haben wir jetzt den SC Freiburg, den ersten deutschen Vertreter, und sie kommen in Gruppe B. Gruppe B zu Standard Lüttich, Belgien, Deutschland. Und dann haben wir jetzt, glaube ich, ja, wir haben noch, na, wie viel haben wir denn? 1, 2, 3 haben wir noch. Und jetzt haben wir die ukrainische Mannschaft und jetzt aufpassen, Dnipropetransk, mein Gott, aus der Ukraine, und sie dürfen in Gruppe A Ukraine gegen Türkei, nämlich Besiktas Istanbul. Und ich mache direkt weiter. Schnell gezogen. Und zwar ist es Dynamo Zagreb aus Kroatien. Sie dürfen in Gruppe J. So. Zagreb zu Sevilla. Spanisch-kroatisches Gruppenfeeling. Und da haben wir jetzt noch zwei, nämlich Gruppe G und Gruppe, was haben wir? Gruppe K, und Gruppe K wurde jetzt gerade gezogen, und das ist eine besondere Konstellation, nämlich der Sieger aus dem Spiel AZ Alkmaar gegen Athen. Denn das Spiel wurde nach knapp 60 Minuten abgebrochen, da nach einem Kurzschluss das ja, in den Innenräumen oder irgendwo am Stadion angefangen hat, es zu brennen. Und somit wird morgen noch vor der Auslosung um 11 Uhr vormittags ja, ganze 30 Minuten gespielt. Auch eine komische Konstellation, um dann zu ermitteln, ob Alkmaar oder Athen noch in die Gruppenphase einziehen darf. Vielleicht sogar beide, denn es gibt ja durch den Rauswurf von oder die Sperre von Fenerbahce Istanbul noch ein Freilos für einen der Verlierer aus den Playoff-Spielen. Da kommen wir nachher noch zu. Ja, Sieger Alkmaar, Athen kommt in Gruppe K zu. Ja, ist auch eine sehr interessante Situation, wenn ich das mal so einwerfen dürfte, ja. Auch dass Fenerbahce Istanbul mit einer einstweiligen Verfügung gegen den FC Arsenal gespielt hat, und auch hätte mich mal interessiert, was denn passiert gewesen wäre. Sie sind jetzt endgültig gesperrt worden. Was wohl passiert wäre, wenn sie den FC Arsenal besiegt hätten, ob dann Arsenal doch nachträglich in die Champions League gerückt wäre. Mhm. Wir wissen es nicht, weil es nicht so gekommen ist, aber wahrscheinlich hat sich auch das, was in den Hinterköpfen der Spieler entstand, die Sperrung, die ja doch im relativ wahrscheinlich war, negativ auf ihre Leistung ausgewirkt, sodass sie eigentlich von vornherein gegen den FC Arsenal wohl nicht viel Chancen hatten, unabhängig davon, dass der FC Arsenal wohl auch spielerisch die stärkere Mannschaft darstellt. Ja, vollkommen richtig. Naja. Man kann nur erahnen, was da passiert ist. Also, naja. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade das letzte losgezogen, und das war Renk aus Belgien, und sie dürfen in Gruppe G gegen die Russen Rubin Kazan antreten. Und ich würde mal sagen, ja, wir haben jetzt zwei Lostöpfe gezogen, und deswegen können wir jetzt mit Gruppe C und D in der Champions League weitermachen. Ja, das ist unser Plan, immer nach einer Auslosung dann die nächsten beiden Champions League Gruppen zu ziehen. Kommen wir also zur Gruppe C, der, wie ich finde, unspektakulärsten Gruppe, aber nicht desto trotz nicht zu unterschätzenden Gruppe, bestehend aus Benfica Lissabon, dem Benfica Lissabon, der das Vize-B-Triple sozusagen gewonnen hat, mit zweiten Platz in Europa League, zweiter Platz im portugiesischen Pokal und zweiter Platz in der portugiesischen Liga. Ja. Da gibt es ja auch den netten sogenannten Gutmann-Fluch, nachdem ihr Trainer damals wohl eine Gehaltserhöhung, die er gefordert hat, nicht bekommen haben soll, hat er wohl seinen Job dort geschmissen und prophezeit, dass Benfica nie wieder einen internationalen Titel gewinnen wird. Seitdem standen sie in 7 internationalen Finalen, unter anderem auch letztes Jahr in der Europa League gegen den FC Chelsea, und haben alle verloren. Da könnte man ja glatt ein bisschen abergläubisch werden. Anscheinend brauchen sie also sich auf den Champions-Titel gar keine Hoffnung zu machen, wenn es danach geht. Aber nichtsdestotrotz sind sie hier in Gruppe C, gemeinsam mit Paris Saint-Germain, die weiterhin kräftig investiert haben, für 64 Millionen unter anderem den einen Spieler verpflichtet haben, dessen Namen ich immer vergesse. Cavani hieß er, glaube ich, ne? Ja. Doch, Cavani mit Vorname hieß er. Das, naja, ist auch nicht so wichtig. Mit Nachnamen ist er jedenfalls Cavani. Mit für 64 Millionen der fünfteuerste Transfer aller Zeiten. Und auch weiterhin kräftig investiert haben, insgesamt über 130 Millionen investiert haben. Gemeinsam mit Olympiakos Piräus, die letztes Jahr vom FC Schalke besiegt wurden in der Gruppenphase und die das Jahr davor Borussia Dortmund kräftig in den Hintern getreten haben, wenn man das mal so sagen möchte. Ja. Und gemeinsam mit dem RSC Anderlecht, den ich in dieser Gruppe eher als Außenseiter sehe. Ja, wie gesagt, diese Gruppe finde ich einigermaßen unspektakulär. Paris Saint-Germain ist hier der klare Favorit. In der französischen Liga sind sie zwar noch nicht so besonders in Fahrt gekommen, mit zwei Unentschieden und einem Sieg, aber das wird wohl noch werden. Sind ja letzte Saison auch schlecht gestartet und trotzdem französischer Meister geworden und hätten in der Champions League um einen Schacht Barcelona rausgeworfen. Messi mit einem hingewürgten Tor hat gerade noch Barcelona, wenn man es mal so ausdrücken will, den Arsch gerettet. Ja. Trotzdem war Paris Saint-Germain doch die bessere Mannschaft, dem muss man einiges zutrauen, auch wenn sie jetzt einen neuen Trainer haben. Gerade Ancelotti, jetzt zu Real Madrid gewechselt, sehe ich ja sie eindeutig auf Platz 1. Benfica Lissabon sehe ich auf Platz 2 und Olympiakos Piräus wird, wie letztes Jahr denke ich auch, in die Europa League kommen. Und für den RSC Anderlecht wird es meiner Ansicht nach hier bei allem Respekt nicht reichen. Wie siehst du das, Kleisi? Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, wo wir jetzt gleicher Meinung komplett sind. Denn ich denke, Paris Saint-Germain wird... Nein! Wir sind uns nicht einig. Ich tippe nämlich Standard Lüttich. Ach Quatsch, mein Gott, jetzt bin ich schon bei Lüttich wegen der Europa League hier. Benfica Lissabon natürlich. Die Heimmannschaft der Champions League Saison, muss man ja schon sagen. Denke ich, dass sie unter anderem durch diesen Ansporn, dass sie das Heimspiel dieses Jahr haben, denke ich, dass sie sich so weit da vorne kämpfen können und werden und auf Platz 1 in dieser Gruppe landen werden, gerade auch durch diese Frust im Rücken oder den Hass auf diese letzte Saison, auf das Vize-Triple. Und deswegen denke ich, dass sie tatsächlich knapp vor Paris Saint-Germain auf die 1 kommen. Und ich denke auch nicht, dass sich Paris Saint-Germain so großartig fangen und verbessern wird in den nächsten Wochen. Denn zwar haben sie viel Geld ausgegeben, haben Top-Leute, aber die müssen auch zusammen funktionieren und das ist dauert auch seine Zeit und ich weiß nicht, wie lang es bei Paris dauern wird, denn bisher war das wirklich noch nichts in der Liga. Also ich sag, Paris kommt auf die 2, Benfica auf die 1, aber dann sind wir uns einig, auf die 3 kommt dann Olympiakos Piräus, ich glaube wie fast jedes Jahr. Nee, Quatsch, letztes Jahr waren sie ja Letzter. Und auf die 4 kommt dann Anderlecht. Ja, übrigens, um es noch zu komplettieren, Edinson Cavani heißt er, der Stürmer vom SSC Neapel, den Paris Saint-Germain für 64,5 Millionen verpflichtet hat, der fünfteuerste Transfer der Geschichte. Oder nach Gareth Bale wird es dann der sechsteuerste Transfer sein, wenn das endgültig vollzogen ist. Ja, wie gesagt, ich sehe das ein bisschen anders. Paris Saint-Germain war ja letztes Jahr auch nach einem sehr, sehr holprigen Start in der Ligue 1 nach dem fünften Spieltag, glaube ich, sogar noch Zehnter, noch Meister geworden und hätte es, wie gesagt, um ein Haar gegen Barcelona ins Halbfinale der Champions League geschafft. Ich denke, da wird noch was von ihnen zu erwarten sein. Ich sehe sie auf Platz 1, aber wie gesagt, ansonsten sind wir uns hier einig. Und damit können wir dann auch schon zur nächsten Gruppe kommen, mit der Gruppe des Titelverteidigers FC Bayern München, wo man noch hinzufügen konnte, ist durchaus eine logische Argumentation, dass du gesagt hast, dass Benfica Lissabon so getrieben sein wird von ihrem Vize-Triple, dass sie es jetzt hier an der Stelle schaffen werden. Wie auch der FC Bayern München, der ja vor einem Jahr das Vize-Triple gewonnen hat, mit Champions League zweiter Platz gegen Chelsea, damals unglücklich verloren beim Finale daheim. Und die anderen beiden Titel gegen Borussia Dortmund verloren, wobei sie im DFB-Pokalfinale regelrecht gewascht worden mit 5:2. Ist ja hier durchaus eine Parallele zu sehen, wenn es denn so kommen sollte, dass sie es schaffen sollten. Gruppe D jedenfalls besteht aus dem FC Bayern München, aus dem Scheich-Club ZSKA Moskau, wo man nicht so ganz genau weiß, wo sie stehen, was man von ihnen halten soll, mit deinem englischen Lieblingsclub Manchester City, die sich gut verstärkt haben, einen starken neuen Trainer bekommen haben, aber es bisher in den letzten beiden Jahren trotz all ihrer individuellen Klasse nicht über die Gruppenphase hinaus geschafft haben. Und auf Platz 4 Viktoria Pilsen, dem man dieser Gruppe wohl nur Außenseiterchancen zurechnen kann. Ja, für den Bayern zwar wahrscheinlich nicht das absolute Glückslos, aber ein absolut machbares Los. Der FC Bayern, der Titelverteidiger, den sehe ich hier auch ganz klar auf Platz 1, absolut. Auf Platz 2 sehe ich hier dann Manchester City, die dieses Jahr mit einigen guten neuen Transfers und auch einem starken neuen Trainer es wohl endlich schaffen werden, die Gruppenphase zu überstehen. Auf Platz 3 dann ZSKA Moskau mit ihrer doch starken individuellen Klasse. Und vor Viktoria Pilsen, auch wenn ich den Verein durchaus mag, wird es wohl leider hier nicht reichen. Also der Titelverteidiger auf Platz 1, City auf Platz 2, denen ich doch einiges in dieser Champions League-Saison zutraue. Auf 3 ZSKA Moskau und auf 4 Viktoria Pilsen. Ja, ich würde auch sagen, Bayern München auf Platz 1 in dieser Gruppe, aber nicht unbedingt, weil sie vielleicht am besten spielen werden oder ja, doch schon, aber nicht, weil ich vielleicht ansehe, dass sie umso so eigentlich arg besser sind als Man City, sondern weil Man City generell in der Champions League immer daneben haut in den letzten Jahren. Diesmal traue ich ihnen immerhin Platz 2 hinter Bayern München zu, die ich dieses Jahr irgendwie überhaupt nicht als so sehr stark empfinde. Zumindest nicht so stark wie letztes Jahr. Das kann sich natürlich noch alles ändern. Würde ich auch Stand jetzt so bestätigen. Aber werden wir sehen, wie es sich entwickeln wird. Und ich sage dann einfach mal Bayern auf Platz 1. Ohne großartige Transfer jetzt. Götze, Thiago ist ja bis jetzt noch nicht so Bombe. Und Man City mit grandiosen Transfer, muss ich sagen, 2 mit Negredo und Jesus Navas, unglaubliche Spieler, und ja, das wird schon gut laufen, die auf Platz 2, und Platz 3 wird sich dann, Platz 4 wird sich Viktoria Pilsen holen, die Tschechen waren es, glaube ich. Ja, genau, Tschechen, Pilsen ja, übrigens dort, wo das Pilsener Bier erfunden wurde. Auch nicht ganz unerheblich. Trinken wir alle gerne. Ja, es geht. Na. Ja, bei dir ist wahrscheinlich der Kölsch der Favorit. Ja, ich bin generell nicht so der ja, Bierfan schon, aber aber nicht hier, wie heißt es? Pilz. Ja, nur könnte man mal erwähnen, Viktoria Pilsen. Auch wenn es für sie wahrscheinlich nicht reichen wird. Ja, auf jeden Fall. Naja, ja, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Ja, du warst bei City, die einige sehr starke Transfers geleistet haben. Genau. Ja, und ich denke mal, ja, was soll ich da jetzt noch groß hinzufügen? Auf Platz 3 somit, welches Team hatten wir jetzt noch nicht? Pilsen haben wir weg, City und Bayern auch. Dann haben wir ja nur noch, wer war denn das vierte Team? Mein Moskau. Gott. Echt, war es ZSKA? Ja. Oh, ja, dann würde ich sagen, sind die raus. Ja, damit hätten wir dann unsere Gruppen C und D durch. Und damit kommen wir zum nächsten, unserer nächsten Auslosung in der Europa League. Ja, und ich fange direkt mal an hier. So, Gruppe B. Ach, jetzt habe ich die Gruppe, egal. Erst gezogen. Rapid Wien trifft auf Lüttich und Freiburg. Und Chornomores aus, ich habe mir aufgeschrieben, Chornomores Odessa aus der Ukraine darf in Gruppe G zu Genk und Rubin Kazan. So, wenn da jetzt noch ein Top-Team reinkommt, das soll es eigentlich einfach haben, wenn es zumindest nach uns jetzt gehen würde, nach der Auslosung. So, Gruppe A, da ist Tiraspol, Sheriff Tiraspol aus Moldawien, darf sich zu Beşiktaş Istanbul und Dinipro Pravestranske gesellen. So, dann haben wir jetzt die Portugiesen Estoril Praia in Gruppe L bei Dynamo Kiew und Betis Sevilla. Und ja, eins davor direkt mal, Gruppe K, Eintracht Frankfurt darf zu Florenz und dem Sieger aus Alkmaar und Athen. Und ja, auch interessante Gruppe. Ja, dann haben wir jetzt Gruppe I, Legia Warschau aus Polen darf zu Machatschkala und Bordeaux. Und dann geht's jetzt weiter hier. Elfsborg aus Schweden, einzigsten Vertreter aus Schweden, dürfen in Gruppe was habe ich hier? J, Gruppe J zu Zagreb und Sevilla. Haben wir noch ein paar Gruppen. Und zum einen wieder mal Portugiesen. Drei gibt es in dieser in diesem Lostopf. Guimarães aus Portugal dürfen in Gruppe. Oh, jetzt habe ich wieder ein Team gezogen. Ne? Dürfen in Gruppe E zu Lazio Rom und Wigan Athletic. Ja, ist auch nicht gerade die schlechteste Gruppe. Welches Team war das jetzt? Guimarães. Na? Weiter geht's. NK Maribor aus der Slowakei können sich in Gruppe C zu Lyon und Swansea gesellen. Ah, das ist auch eine doch starke Gruppe. Darüber würden wir uns auch, wenn mir das in Real passieren würde, oder? Ja, würde mich freuen. Also nicht bei Real Madrid oder Real im Real, sondern im Realen bei der Auslosung morgen, um den Wortwitz noch unterzubringen. Ja, und ich habe direkt mal das nächste Team, nämlich Paços de Ferreira aus Portugal, darf in Gruppe H. Und da sind auch schon Eindhoven und PAOK Saloniki auch nicht schlecht. Ja. Paços de Ferreira. Ja. Weiter geht's mit Maccabi Haifa aus Israel. Wenn ich das richtig... Ja, oder? Maccabi Haifa ist doch Israel. Israel, ja. Ja. Gruppe F. Valencia und Red Bull Salzburg. Ja. Ja. Valencia und Red Bull Salzburg. Maccabi Haifa, so. Und dann haben wir noch ein Team. Nämlich Kuban Krasnodar Krasbola Buddha aus Russland und sie dürfen in Gruppe D zu Tottenham und Trabzonspor. Guck mal, ob ich es richtig schreibe. Krasnodar. So, haben wir jetzt, glaube ich, auch. Ja, jetzt haben wir auch alle in der vierten. Und, ja. Und es sind alle aus unterschiedlichen Ländern, somit habe ich das auch richtig gezogen, weil bei drei Portugiesen in einem Dingen und vielen Russen-Mannschaften kann das natürlich auch schon mal sein, dass da aus Versehen Mannschaften aus den gleichen Ländern reingeraten und da muss man das ja nochmal neu losen. Aber ist nicht passiert. Ja, kommen wir dann zur nächsten Gruppe, der Champions League-Auslosung, oder? Ja. Zu der uns beide als Schalke-Fans doch wahrscheinlich sehr interessanten Gruppe E, bestehend aus dem FC Chelsea, dem letztjährigen Champions League-Sieger und diesjährigen Europa League-Sieger. Richtig. Zweitens dem FC Schalke 04, der doch mehr oder weniger souverän, darüber kann man sich streiten, gegen PAOK Saloniki die Champions League-Qualifikation geschafft hat. Den FC Basel, unseren geschätzten Nachbarn aus der Schweiz, und Steaua Bukarest. Ja. Ja. Dann würde ich mal sagen, deine Meinung zuerst. Ja, auf jeden Fall sollte für Schalke in der normalen, mit normaler Leistung, die sie in den letzten Jahren vor allem international abgerufen haben, mehr als machbar sein. Ich denke mal, wenn sie spielen würden wie letztes Jahr und vorletztes Jahr international, könnten sie Chelsea besiegen. Wenn sie so spielen wie zurzeit, auch mit der Leistung gegen PAOK Saloniki, wird das sehr, sehr schwer in der Gruppe. Das könnte sogar ein regelrechter Untergang werden. Da würde ich man bei dieser Gruppe fast schon sagen, da kann man froh sein, wenn man auf Platz 3 und dann noch in die Europa League schlittert. Weil das ist ja momentan grottenschlechter Fußball. Keine Leidenschaft, keinen Willen bei Schalke zu sehen. Und ich habe auch ehrlich gesagt nach dem Hinspiel gegen PAOK Saloniki, wir hätten es richtig verdient, im Rückspiel mal richtig auf gut Deutsch auf die Fresse zu kriegen. Weil das war ja, das ist nicht mehr schön gewesen, dieser Fußball, wenn man das Fußball bezeichnen darf. Und ich hoffe, Schalke spielt jetzt noch wieder guten Fußball bald. Am besten so schnell wie möglich, weil Ende September steht ja auch das Derby gegen Dortmund an. Und ja, das muss auf jeden Fall jetzt ein bisschen, da muss mehr kommen. Und ich bin aber immer noch der Überzeugung, das geht nur ohne Jens Keller. Aber ich tippe schon mal die Tabelle. Ich denke nämlich, dass Schalke sich wieder fangen wird, aber trotzdem Chelsea wird auf die 1 kommen in der Tabelle, unangefochten, würde ich mal sagen, vor Schalke 04. Und auf Platz 3 kommt dann der FC Basel, der sich letztes Jahr schon hervorragend in der Europa League geschlagen hat. Und Steaua Bukarest, die vor 2 Jahren Gastgeber der Europa League waren, auch in einer Gruppe in der Europa League mit Schalke damals, nur knapp verloren und einmal, glaube ich, unentschieden gespielt gegen Schalke, werden dann doch auf dem letzten Platz die Champions League verlassen und auch nicht in die Europa League kommen. Ja, jetzt sind wir uns anscheinend zum allerersten Mal wirklich einig. Auch diese Tabelle oder diese Reihenfolge würde ich genauso tippen, wie sie auch ausgelost worden ist. Heißt genauso wie du. Auf Platz 1 sehe ich auch FC Chelsea unter The Special One, The Only One, The Happy One, wie auch immer, Jose Mourinho. Ich denke mal, Chelsea hat durchaus eine Chance gegen sie. Auch hat ihr letztes Jahr auch 2-0 souverän Arsenal geschlagen und im Rückspiel gegen Arsenal dann einen 2-0 Rückstand aufgeholt. Da könnte auch was gegen Chelsea drin sein, allerdings, wenn es normal läuft. Und Chelsea sein spielerisches Potenzial entfalten kann, wird es für Schalke schwer. Nichtsdestotrotz, wie auch du, Schalke, auf Platz 2, FC Basel und Steaua Bukarest müssten zu schaffen sein. Steaua Bukarest wurde ja auch schon von Schalke besiegt. Gegen Basel und Chelsea haben wir, glaube ich, noch nicht gespielt. Ja, nee, haben wir noch nicht. Nee. Hat auch Klasse Huntelaar, glaube ich, nach dem Spiel verkündet. Nichtsdestotrotz, ich sehe die Situation bei Schalke nicht ganz so negativ, wie du es jetzt gesagt hast. Natürlich, das Hinspiel war ziemlich mies, da dachte ich mir auch. Im Rückspiel bekommen wir wahrscheinlich richtig auf gut Deutsch auf die Fresse und das auch verdient. Das Spiel gegen Hannover war dann auch nicht viel besser, auch weil in der zweiten Halbzeit zumindest ordentlich gekämpft worden ist, war es doch letzten Endes absolut unterdurchschnittlich und unwürdig. Aber man muss ja anerkennenderweise hinzufügen, dass im Rückspiel gegen PAOK Saloniki wir in Unterzahl das Spiel noch gedreht haben mit 2 Toren. Und was Meier, Draxler und Adam Soloy da, ja, man kann schon fast sagen, gezaubert haben in Unterzahl, war schon aller Ehren wert, war schon Moral gezeigt, in Unterklasse das Spiel dann noch zu drehen und auch zu gewinnen, obwohl dann ein 2-2 noch gereicht hätte. Da sehe ich es nicht ganz so schwarz. Ich denke mal, diese Leistung wird Schalke gegen Bayer Leverkusen am Wochenende im Bibo- und Top-Spiel auch bestätigen. Ja, Jens Keller halte ich jetzt auch nicht für den perfekten Trainer, aber ich denke nicht, dass es mit ihm überhaupt nicht funktionieren kann, dass man ihn unbedingt entlassen müsste. Ich denke schon, er leistet durchaus gute Arbeit. Ich würde vielleicht durchaus auch einen Trainerwechsel, kommt drauf an, zu welchem Trainer, befürworten, aber Jens Keller ist mit Sicherheit, finde ich, kein schlechter Trainer. Und an ihm wird es, denke ich, kann man nicht die Schuld schieben, wenn die Mannschaft jetzt so blutleer spielt wie gegen gegen Hannover oder in der ersten Halbzeit oder auch gegen im Hinspiel gegen Saloniki. Auf jeden Fall sehe ich Schalke auf Platz 2. Hier auf meiner Auflistung von ntv.de steht Schalke absolutes Losglück. Naja, absolutes Losglück vielleicht nicht. Obwohl es doch mit FC Basel und Steaua Bukarest sehr, sehr viel schlimmer hätte kommen können. Zwei Gegner, die Schalke, wenn sie ihre Leistung abrufen, normalerweise besiegen muss. FC Chelsea ist ein Brocken, aber das war ja klar, dass wir einen Brocken bekommen. Vielleicht wäre es aus, dass sie einen Brocken bekommen müssen aus Gruppe 1. Vielleicht wäre es mit einem Gegner aus Portugal von Lust auf 1 einfacher gewesen. Aber immerhin ist es nicht Real, ist es nicht Barca, ist es nicht United. Da ist Chelsea dann immerhin noch besser, da ist immerhin zumindest noch Chancen da. Also ich Schalke auf Platz 2, Basel auf Platz 3 und für Steaua Bukarest wird es, glaube ich, hier nicht reichen. Das ist meine Ansicht zu dieser Gruppe E. Jo. Kommen wir nun zur Nachgruppe E, zur Gruppe F. Bestehend aus dem, ich finde, eine sehr, sehr interessante Gruppe. Aus dem FC Arsenal, aus Olympique Marseille, Borussia Dortmund, dem letztjährigen Finalisten und dem SSC Neapel, die sich durchaus prominent verstärkt haben mit einigen Spielern aus Real Madrid, auch wenn sie Cavani an PSG verloren haben. Ist alles einigermaßen auf Augenhöhe, vielleicht ist Olympique Marseille ein bisschen unter dem Niveau der anderen, auch wenn sie ja Tabellenführer in der Ligue 1 sind und den Millionen, die der AS Monaco und natürlich Paris Saint-Germain investiert haben, bisweilen getrotzt haben, darf man sie nicht unterschätzen. FC Arsenal ist nicht mehr das tolle technische Team von früher, steht meiner Meinung nach so zwischen gut und sehr gut, wie es auch der irgendjemand von Sky gesagt hat, ich weiß gar nicht mehr genau wer. Wie gesagt, Olympique Marseille ist nicht zu unterschätzen. Borussia Dortmund, letztjähriger Finalist, dieses Jahr gut verstärkt mit Aubameyang und Mkhitaryan. Und der SSC Neapel auch nicht zu unterschätzen. Gute Platzierung in der italienischen Liga erreicht und auch sich prominent verstärkt, trotz des Abgangs von Cavani. Ist alles einigermaßen auf Augenhöhe, ist, finde ich, sehr spannend und schwierig zu tippen. Ich würde hier auf Platz 1 trotz alledem Borussia Dortmund sehen. Letztendlich letztjähriger Finalist, dieses Jahr alles gewonnen bisher in Pokal und Liga. Auch wenn jetzt nicht alles ganz souverän war, würde ich hier aber auf Platz 1 sehen. Auf Platz 2 sehe ich den SSC Neapel, der sich stark verstärkt hat, dem ich einiges zutraue. Wirklich Viertelfinale ist meiner Meinung nach für SSC Neapel drinne, wenn sie ihr Potenzial ausschöpfen können. Ich denke, dass Arsenal auf Platz 3 kommt. Ich glaube nicht, dass es dieses Jahr fürs Achtelfinale reicht, auch wenn sie sich nicht noch prominent verstärken. Arsene Wenger hat ja gesagt, sie könnten um jeden englischen Spieler mitbieten. Darauf waren einige Fans etwas, ja, sagen wir mal, leicht sauer und fragten dann, warum er das dann nicht tun würde, den Kader mal verstärken. Ich denke, mit diesem Kader wird es nicht fürs Achtelfinale reichen. Und dann bleibt ja für Platz 4 nur noch Olympique Marseille. Auch wenn man denen auch etwas mehr zutrauen kann, aber man muss es ja jetzt nun mal tippen. Es ist alles sehr auf Augenhöhe, aber ich sage mal auf Platz 1 Dortmund, auf Platz 2 Neapel, auf Platz 3 Arsenal und auf Platz 4 Olympique Marseille. Kleisi, deine Meinung? Ja, ja, ob Arsenal auf Platz 3 kommt, ist so die Frage. Neapel auf jeden Fall kein schlechtes Team. Ich würde diese Gruppe fast schon als Hammergruppe bezeichnen dieses Jahr, weil keines der Teams ist schlecht. Okay, schlecht ist eigentlich keins der Teams in der Champions League im Großen und Ganzen, aber da sind schon vier richtig, richtig gute Teams. Marseille und Dortmund schon des Öfteren gegeneinander gespielt. Arsenal... Ja, Podolski, man weiß nicht, wie lange Podolski ausfallen wird. Ist er jetzt angeschlagen? Man hat ich habe gehört von 8 Wochen. Oh, okay. Wird eine Zeit lang dauern. Ja, bis er dann wieder fit sein wird. Ja, Giroud hat man dann noch, Mertesacker, aber viel ist er dann auch nicht, wirklich. Und ja, oh, ich bin mir nicht so sicher, weil Podolski ist... Ich würde ihn bei einigen... Nein, nee, erst Spiel hat man ihn fast schon als Strippenzieher gesehen bei Arsenal. Und ohne den, wenn man keinen prominenten Ersatz holt, glaube ich auch nicht, oder einen guten Ersatz, glaube ich nicht, Vielleicht leiht man ja Lewis Holtby auf, weil Tottenham will ihn ja verleihen. Wenn jetzt hier Eriksen, der Däne, kommt. Ich bin mir eigentlich sehr unsicher. Ich sag mal Dortmund auf der 1. Neapel auf 2. Ich weiß nicht, wie die jetzt ohne Cavani sind. Ich informiere mich kaum über italienische Ligen. Liga. Und haben sich, wie gesagt, bei einigen Spielern von Real Madrid bedient, sind nicht so schlecht besetzt. Ah, okay, habe ich mitbekommen. Dann sage ich mal, dass Dortmund 1, Neapel 2, Arsenal 3 und Marseille auf der 4, aber hier ist das wirklich sehr, sehr schwer, sich eigentlich festzusetzen. Ja, bist du fertig? Ja. Ja, würde ich auch sagen, ist hier durchaus schwer, ist Hammergruppe, kann man fast schon sagen. Ist es rein von den Namen her jetzt für Dortmund nicht so extrem wie letztes Jahr. Man City, Real und Ajax. Kann man jetzt aber vielleicht auch sagen, dass sich sowohl Borussia Dortmund als auch der FC Chelsea so ein bisschen mokiert haben über das System, wie die Auslosung funktioniert. José Mourinho in seiner Pressekonferenz und auch Borussia Dortmund haben ein bisschen gestichelt gegen das Prinzip, dass eben jetzt jemand wie Borussia Dortmund, der letztes Jahr Finalist war, jetzt nur in Lostopf 3 landet, wegen der 5-Jahres-Wertung eben, weil sie in den letzten Jahren, 4 Jahren zuvor, nicht so viel gerissen haben. Und Mourinho meinte auch, dass es doch etwas seltsam sei, dass so ein Top-Team wie Man City in Lostopf 3 zu finden sei, was so viel individuelle Klasse hat. Aber ist nun mal die 5-Jahres-Wertung. Kann man von dieser Kritik halten, was man will. Jedenfalls kommt es dadurch zustande, dass auch Teams, die eigentlich durchaus auf Augenhöhe sind, mit Teams auf Gruppe 1 in Gruppe 4 zu finden sind, wie der SSC Neapel, der ja in Gruppe 4 zu finden war, der, finde ich, aber durchaus absolut mit den anderen Teams mithalten kann. Vor allem, den ich durchaus durchaus stärker einsetze als Olympique Marseille, die jetzt aus Gruppe 2 kamen. Ja, weiß ich nicht. Was ist deine Meinung dazu? Meiner Meinung nach ist es halt einfach nötig, irgendwie eine Basis zu haben, woran man das bewerten kann. Und ob man jetzt eine 5-Jahres-Wertung oder eine 2-Jahres-Wertung oder eine 3-Jahres-Wertung nimmt, weiß ich nicht. Ich finde, das ist schon so ein ganz vernünftiges System. Oder? Was meinst du? Ja, ist auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Ich kann mich dir da eigentlich nur anschließen. Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, dann haben wir ja beide unsere jeweiligen Tabellen getippt. Und damit wären wir dann bei unserer nächsten Gruppe, unserer eigenen Europa League-Auslosung. Ja, vollkommen richtig. Und wir haben als erstes haben wir da HNK Rijeka, die den VfB Stuttgart am heutigen Tage rausgeworfen haben mit einem 2:2 Unentschieden. Das Hinspiel in Tschechien mit 2:1 hat die Heimmannschaft gewonnen. Werden in Gruppe C bei uns gelost zu Lyon, Swansea und Maribor. Dann haben wir nun den FC Thun aus der Schweiz, auch ein Teilnehmer. Kommt in Gruppe E zu Guimarães, Wigan und Lazio. Dann haben wir Liberec aus... Wo kommen sie her? Liberec. Tschechien? Ach, genau wie Rijeka. Nee, die kommen aus Kroatien, Entschuldigung. Liberec kommt aus Tschechien, Rijeka aus Kroatien natürlich. Und Liberec spielt gegen Besiktas, Dinamo Brenska, Transk und Tiraspol. Also eher so eine Außenseitergruppe. Ja. Das sieht sich ganz so spektakulär an, aber trotzdem nicht uninteressant. Ja, dann haben wir eine Mannschaft aus Kasachstan, nämlich Krangandi. Oder mit vollen... Krangandi habe ich nur aufgeschrieben. In Gruppe H zu Pacos de Ferreira, Pauka, Salonika und Eindhoven. Dann in Gruppe F wird Limassol dazu gelotst. Kennt man mittlerweile auch, denke ich. Limassol aus Zypern, auch schon mal Europa League-Gegner gewesen von Schalke 04. Und sie kommen in Gruppe F zu Maccabi Haifa, RB Leipzig fast gesagt. Red Bull Salzburg und Valencia. So. Gruppe B. Maccabi Tel Aviv aus Israel kommt zu Lüttich, Freiburg und Rapid Wien in Gruppe B. Als nächstes Gruppe G. Razgrad aus Bulgarien kommt in die Gruppe G zu Odessa, Genk und Rubin Kazan. Dann haben wir als nächstes die Gruppe J. Zulte Warm aus der Schweiz. Nee, Quack. Aus Belgien kommt in die Gruppe J zu Elfsburg, Zagreb und Sevilla. Da ist auch alles offen, wenn das so gelost werden sollte. Dann haben wir in der Gruppe L Esbjerg aus Dänemark. Sie sie treten an gegen die Portugiesen Praia, die Spanier Betis Sevilla und die Ukrainer Dynamo Kiew. Dann haben wir Gruppe K, St. Gallen aus der Schweiz. Und in Gruppe K gegen Eintracht Frankfurt, den Sieger aus Alkmaar gegen Athen und dem AC Florenz. Hammergruppe. Und allerdings, ja. Stark besetzt. Ja, und dann haben wir jetzt noch Gruppe K. Nein, Quark. Gruppe I, den Ersatz von Fenerbahce. Sie wurden gesperrt, Fenerbahce. Und da wird jetzt ein Ersatz von... Es gab ja die Playoff-Spiele, wo zum Beispiel jetzt Frankfurt auch reingekommen ist, wo Stuttgart ausgeschieden ist. Und somit hat zum Beispiel Stuttgart noch die Chance, durch ein Freilos morgen, also die ganzen Verlierer aus den Playoff-Spielen werden in einen Lostopf gesteckt, ein Los wird rausgenommen und dieses Los ist dann der Ersatz für Fenerbahce Istanbul in der Gruppe. Und sorry, ich unterbreche, ich wollte nur hinzufügen, dass wir da aus der Bundesliga natürlich auf Stuttgart hoffen würden. Ja, oh, klar. Ja, dann. Ja. Und wäre es zum Beispiel Stuttgart, dann müssen sie in Gruppe I gegen Bordeaux, Machatschkala und Legia Warschau ran. Dann haben wir jetzt noch eine Gruppe, Gruppe D. Und da habe ich jetzt ein Team zu wenig aufgeschrieben. Deswegen muss ich jetzt hier nochmal nachgucken. Es kann ein bisschen dauern. Ich denke mal, wir können jetzt nochmal kurz dann, bevor ich das letzte Team des Turniers ziehe, dann nochmal kurz die letzten Gruppen machen. Okay. Wollen wir so lange jetzt fortfahren, oder? Ja. Okay, dann kommen wir zur nächsten Gruppe, oder? Ja. Zur Gruppe, das wäre jetzt Gruppe, wo wären wir denn jetzt? Bei Gruppe, der vorletzte müsste Gruppe G sein, genau, Gruppe G. Ja, also wir waren, als letztes waren ja, wir genau, bei der Gruppe. Ja, genau, dann kommt jetzt Gruppe G. Die ist jetzt auch nicht ganz so spektakulär, bestimmt aus dem FC Porto, der das letzte Mal unter Jose Mourinho wirklich für Furore sorgen konnte, als er 2004 die Champions League gewonnen hat mit dem FC Porto gegen alle Erwartungen. Ich sehe immer noch das Bild vor mir, wo er damals mit dem FC Porto Manchester United rausgeworfen hat und wild gestikulierend damals quer durchs Old Trafford gerannt ist. Ein göttliches Bild. Und dem zweimaligen Gewinner von 2010 und 2011 der Europa League Atletico Madrid, die ihren Topstürmer Falcao allerdings an den AS Monaco abgeben mussten, bestehend aus drittens Zenit St. Petersburg und viertens aus dem erstmalig an der Champions League teilnehmenden Club Austria Wien, die sich mit Hängen und Würgen durchsetzen konnten, erst mit einem dritten Tor in kurz vor der Nachspielzeit, erst in den späten 80er Minuten. Klar, Sie, deine Meinung zu dieser Gruppe? Wer wird es schaffen? Oh, ich habe gerade Schluck auf. Schwierig. Geht's? Bitte? Mach nicht, dafür ist das hier auch live aufgenommen. schwierig auf jeden Fall. So, also wir haben Porto, Atletico Oh, ja, Porto. Boah, scheiß Schluck auf. Porto, Atletico, Austria und? Zenit St. Petersburg. Ah, genau. Ich würde behaupten, Atletico Madrid 1. Die haben sich gegen Barca schon mal sehr, sehr gut geschlagen. Verloren, aber sehr gut geschlagen im spanischen Ja, Supercup. 1-1. 1-1 und 0-0 durch das Auswärtstor hat dann Barca gewonnen. Ja. Porto auf der 2. Der ist, erneute portugiesische Ligasieger. Ja, das reimt sich. Auf der 3 sage ich als Überraschung, kleine Überraschung, Austria Wien. Die denke ich mal schon ordentlichen Fußball spielen können, ja, mit dem jetzigen FC-Trainer Peter Stöger auch Meister worden. Und ja, Zenit San Petersburg kommt auf den vierten und letzten Platz. Mit Thomas Schuck mittlerweile wieder im Team. Ja, sehe ich diesmal komplett genau so. Ich würde auch Atlético Madrid auch trotz des Verlusts ihres Topstürmers Falcao auf Platz 1 sehen. Die Leistung gegen Barcelona war schon bemerkenswert. Nur durch ein Auswärtstor in Anführungszeichen konnten sie den Supercup gewinnen. Und auch sonst ist dieser Mannschaft einiges zuzutrauen. FC Porto ist auch ja, eine starke portugiesische Mannschaft mit der Top-Anwärter auf den Titel. Neben vielleicht noch Benfica Lissabon sehe ich auch auf Platz 2. Austria Wien auf Platz 3 wäre durchaus eine kleine Überraschung, aber die haben bewiesen, dass sie gut Fußball spielen können, vor allem Willen, Energie und Leidenschaft haben, sich nicht aufgeben. Hat man gerade in der Champions League Qualifikation gesehen, deswegen würde ich sie auf Platz 3 setzen und Zenit St. Petersburg dann logischerweise als letzten Teilnehmer auf die 4. Diese Gruppe Vor vielleicht nicht allem ganz so, ja? Atletico Madrid, ne? Die haben ja jetzt auch noch hier David Villa geholt. Ach, doch, nee, doch. Oder wen haben sie geholt? Die haben noch einen vom Barca gekauft. War das David Villa? Atletico? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. David Villa, war der nicht noch bei City unter Vertrag? Nee, das war ja David Silva. Oh, jetzt komme ich gerade komplett durcheinander. Natürlich, das war David Silva, ist ja klar. Ja, bin ich mir gerade nicht sicher. Kann ich gerade nicht genau sagen. Ja. Auf jeden Fall haben sie sich durchaus gut verstärkt. Und Austria Wien, das ist, wie ich finde, ein sehr sympathischer Club. Den würde ich es absolut gönnen. Ja, Ist auch ein, ja? ich auch. Ja, ist auch ein bisschen Wunschdenken dabei. Aber Potenzial ist durchaus vorhanden. Ganz unrealistisch ist es nicht. Ich tippe sie auf Platz 3. Und wie gesagt, auf Platz 4 dann Zenit St. Petersburg. Und damit würden wir auch schon zu unserer letzten Champions League Gruppe kommen. Zur Gruppe H nämlich. Bestehend aus dem FC Barcelona, wo man nicht so ganz genau weiß, wo sie stehen. Letztes Jahr insgesamt 0 zu 7 mit Hin- und Rückspiel gegen den FC Bayern verloren. Jetzt mit neuem Trainer, weil Tito Villanova ja an Krebs erkrankt ist. An dieser Stelle gute Besserung. Jo, von mir auch. Mit ihrem neuen Trainer weiß man es nicht ganz genau, wo sie stehen. Gegen Atletico Madrid war auf jeden Fall noch potenziell nach oben drinne. In der Leistung. Treffen hier unter anderem auf dem AC Mailand, mit dem sie sich ja anscheinend einen dauernd duellieren. Ich glaube, in den letzten 3 Jahren gab es in der Champions League immer, ob in Gruppen- oder K.O.-Phase, Ja, dieses Duell. in den letzten 4 Jahren dreimal Gruppe und einmal K.O.-Phase. Ah, in den letzten 4 Jahren sogar. Ja. Ja, letztes Jahr gab es ja eine sehr, sehr lustige Situation, fast schon im Achtelfinale Hinspiel. Als der AC Mailand 2 zu 0 gegen Barcelona gewonnen hat, der hatte zwar 80% Ballbesitz, aber AC Mailand konnte mit etwas Glück zweimal den Ball irgendwie reinköpfen Oh und hat dann 2-0 vorher, 2-0 das Hinspiel gewonnen gehabt. Alle haben schon gesagt, ja, das war's, Barcelona ist draußen, das ist es gewesen. Damals habe ich schon gesagt, na, freut euch mal nicht zu früh, das ist, es gibt viele Leute, die dem FC Barcelona durchaus diese Niederlage damals gegönnt hätten. Ja, zum Beispiel ich. Ja, ich auch, unter anderem durchaus auch. Allerdings habe ich gesagt, da, die unterschätzt mal nicht. Ich würde trotz alledem auf den FC Barcelona tippen im Rückspiel. Und so kam es dann auch, die haben den AC Mailand mit 4:0 gesquasht quasi, in Grund und Boden geschossen und kamen dann doch weiter, nur um dann im Halbfinale von den Bayern noch grausamer geschlagen zu werden, mit insgesamt 7:0 in den Rückspiel zusammengenommen, nachdem sie auch nur mit Hängen und Würgen im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain weitergekommen sind. Ohne Messi wären sie meiner Ansicht nach rausgeflogen, der noch irgendwie den Ball reingewürgt hat. Ja, nichtsdestotrotz kommt es wieder zu diesem Duell. Mal wieder ist ja fast schon ein Running Gag. Drittens ist er bei Ajax Amsterdam von letztes Jahr gegen Borussia Dortmund gespielt. Und als letztes der FC Celtic Glasgow, der dann doch noch mit einem 3:0 das Blatt hat wenden können in der Champions League Qualifikation, was ich ihnen sehr gegönnt habe, weil ich sie auch eine sehr sympathische Mannschaft finde. Hat mich gefreut, hätte ich so nicht erwartet. Letztes Jahr unvergessen der Sieg gegen den FC Barcelona mit 2:1, wo der Manager dann in Tränen ausgebrochen ist danach. Ein unvergessliches Bild. Ja, hier sehe ich den FC Barcelona natürlich trotz alledem auf Platz 1, AC Mailand auf Platz 2. Ich denke mal, dass es Celtic Glasgow in die Europa League schaffen wird und für den für Ajax Amsterdam wird es, denke ich, dieses Mal nicht reichen. Die werden wohl die Segel streichen müssen. Also Platz 1 FC Barcelona, Platz 2 AC Mailand und in die Europa League schafft es Celtic Glasgow. Deine Meinung? Ich würde sagen, zwar sowohl Milan jetzt mit einer schwachen Leistung gegen, war ich gar nicht in der Liga, wie sie hießen, 2:1 Niederlage auf jeden Fall, gegen den neuen Verein von Luca Toni, der doppelt traf übrigens. Ja, Barcelona hat sich zwar eigentlich schon spielerisch stark präsentiert, aber die Chancenauswertung war ja katastrophal. Und die Verteidigung von Barca ist momentan, momentan auch nicht so gerade das Tollste. Aber ja, ich sehe da auf jeden Fall einen starken Zweikampf und freue mich riesig darauf. Und ich würde sagen, Milan kommt auf die 1, Barca auf die 2 und ja, dann würde es heißen, ja, da würde ich sogar dann sagen, Ajax auf die 3 und Celtic mit dem Ex-Schalke-Spieler jetzt Temo Pukki. Ich weiß nicht, ob er überhaupt spielen darf, weil der stand ja im Kader gegen PAOK. Das war jetzt nur Qualifikation. Ich weiß nicht, wie es genau geregelt ist. Das war ja bei Pukki auch. Da haben wir ja Europa League-Qualifikation gegen Helsinki gespielt und da durfte er auch die Saison nicht. Ach so, okay, dann wird er wohl auch. Aber ich wusste ja nicht. Ich weiß nicht, ob Pukki eingewechselt wurde und ich glaube, das ist ja nur, wenn ein Spieler eingewechselt wurde, ist er gesperrt. Wobei bei Sky Sport News HD haben sie gesagt, dass er wohl eventuell noch auf die Schalker treffen könnte in der Champions League. Wobei, vielleicht haben die Moderatoren da auch einfach noch nicht ganz genau auf hingeschaut. Das weiß man ja nicht, aber wir werden es ja erleben. Ja, ist ja auch egal. Ja, wir werden auf jeden Fall sehen, wie es kommt. Ich freue mich, das ist auf jeden Fall eine riesige Gruppe und kann man auf jeden Fall gespannt drauf sein. Ja, und ich tippe, kann es nochmal jetzt ausführlich sagen, Milan, Barca, was habe ich gesagt, Ajax und Celtic. Ja, du tippst tatsächlich Milan vor Barca, das finde ich durchaus etwas gewagt. Ja, aber nichtsdestotrotz ist durchaus möglich. Ansonsten, wie gesagt, ich habe ja Celtic auf Platz 3 getippt, werden wir sehen, wie es dann ausgehen wird. Auf jeden Fall werden wir damit mit der Champions League Tipprunde quasi durch und können jetzt zum der letzten Gruppen in unserem eigenen Europa League Auslosungstippspiel kommen. Ja, und ich habe da natürlich einen Verein vergessen, der noch in der Verlängerung vorhin gegen ich weiß gar nicht mehr gewonnen hat, nämlich die Rumänen Târgu Jiu. Die kommen in die Gruppe D zu Tottenham, Trabzonspor und Krasnodar. Und ja, und das ist dann sind dann alle Gruppen. Ich kann nochmal vortragen. In Gruppe A spielen Besiktas, Dnipro Transk, Tiraspol und Liberec. Gruppe B Lüttich, der SC Freiburg, Rapid Wien und Maccabi Tel Aviv. Gruppe C Olympique Lyon, Swansea City, NK Maribor und HNK Rijeka. Gruppe D Tottenham, Trabzonspor, Krasnodar und Târgu Jiu. Gruppe E Lazio Rom, Wigan Athletic, Guimaras und der FC Thun. In Gruppe F Valencia, Red Bull, Salzburg, Maccabi Haifa und Limassol, vielleicht eine der interessantesten Gruppen. Gruppe G, Rubin Kazan, Genk, Odessa und Razgrad. Gruppe H, Eindhoven, Pauka, Saloniki, Pacos de Ferreira und Kragandi. Gruppe I, Bordeaux, Machatschkala, Warschau und der Ersatz für Fenerbahce Istanbul. Gruppe J, VfB Stuttgart. Ja, hoffentlich. Gruppe J, Sevilla, der FC Sevilla, Dynamo Zagreb, Elfsburg und Sulte Waram aus der Schweiz. Gruppe K, Florenz, unsere Eintracht aus Frankfurt, also unsere wegen Deutschland, und die Schweizer St. Gallen. Und der Sieger von AZ Alkmaar gegen Athen, welches morgen um 11 Uhr halt nachgeholt wird, vor der Auslosung noch, beziehungsweise heute. Und würde Alkmaar gewinnen, hätte man eigentlich eine tolle Konstellation mit einem italienischen Team, einem holländischen Team, einem deutschen Team und einem Schweizer Team. Das wäre auch eine sehr interessante Konstellation. Und dann haben wir ja zu guter Letzt Gruppe L, und somit die 12. Gruppe. Dynamo Kiew trifft auf Betis Sevilla, trifft auf Praia aus Portugal und Esbjerg aus Dänemark. Ja, das war die Sporttotal und Matchball Europa League 2013-2014 Gruppenauslosung. Und ich hoffe, wir haben ein bisschen was richtig, ne? Ja, hoffe ich auch. Doch bei relativ vielen Teilnehmern und vielen Gruppen, mehr als in der Champions League, sehe ich da durchaus die Möglichkeit, dass da doch durchaus etwas richtig ist. Wir werden es morgen erleben ab 13 Uhr. 13 Uhr ist die Auslosung, ist das richtig? Ja. Ja, werden wir dann sehen. Bin auf jeden Fall gespannt drauf. Jetzt in zweierlei Hinsicht sogar. Und ja, wir werden es erleben. Vielleicht könnten wir ja jetzt nochmal dazu kommen, im Anschluss an die Champions League-Auslosung wurde ja Europas Fußballer des Jahres gewählt. Ja. Es kam zur Auslosung zwischen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, die ja eigentlich Stammgäste sind, und Franck Ribéry von unserem Triple-Sieger aus München. Ja. Cristiano Ronaldo war nicht anwesend, er war beschäftigt bei einem Freundschaftsspiel von Real Madrid, ja. Wo er wohl angeblich da sein musste, weil er ja wohl mit hauptverantwortlich ist für den Reiz, den dieser Mannschaft ausmacht. Ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, was auch anscheinend die Reporter von Sky Sport News HD geteilt haben, dass Cristiano Ronaldo sich es ersparen wollte, hier erneut daran zu ziehen, was ja inzwischen schon ein Running Gag ist, dass er immer gegen Lionel Messi verliert und diesmal anscheinend leider gegen wen anders, ja, leider, würde ich sogar bestätigen. Ja, wie auch immer, er war jedenfalls nicht anwesend. Gewonnen hat letztendlich Franck Ribéry doch relativ deutlich mit 2/3% der Stimmen. Und jetzt wäre ich mal interessiert, was deine Meinung ist. Verdient oder glücklich? Für Franck Ribéry der Gewinn ganz klar verdient. Ich habe es auch vorher selber gesagt, ich bin zwar kein Bayern-Fan, auch nicht gerade Fan von der Person persönlich. Aber Franck Ribéry hat es sich zu 100% vollkommen verdient und ich gratuliere und bin froh, dass Lionel Messi nicht gewonnen hat, denn letztes Jahr fand ich was zu Unrecht. Ja, würde ich bestätigen. Ich finde auch, dass bei aller Objektivität und bei allem Respekt, den man für die Leistung von Lionel Messi auch zählen muss, dass er letztes Jahr den Titel vielleicht nicht unbedingt jetzt verdient gehabt hat. Da hätte ich eher für Cristiano Ronaldo gestimmt. Dieses Jahr Bei mir, wie wir schon anklingen haben lassen, genauso als Schalke-Fan bin ich natürlich kein Bayern-Fan und auch kein Fan von Franck Ribéry. Nichtsdestotrotz muss man hier objektiv bleiben, das war absolut verdient. Messi war für mich zu lange verletzt und auch generell Barcelona ist zu sanglos gegen Bayern untergegangen, auch wenn natürlich ein Spieler alleine das nicht ändern kann. Aber Messi über die Saison weg mir nicht genug gezeigt. Cristiano Ronaldo ist zwar Torschützenkönig der Champions League geworden, aber nichtsdestotrotz die Bayern mit ihrem Triple, wo Franck Ribéry in allen Wettbewerben sehr prominent vertreten war, tolle Leistungen konstant weg in allen Wettbewerben gezeigt hat, tollen Fußball gespielt hat, hat diesen Titel absolut verdient. Muss man bei aller Sympathie oder Antipathie für irgendwelche Vereine dann doch objektiv beurteilen können, ist absolut verdient gewesen. Respekt für Franck Ribéry für diese Leistung. Kann man nur gratulieren. Ja, vollkommen. Ja. Ja. Kann ich auch nichts mehr hinzufügen. Ich würde mal, wir können eigentlich noch, ist zwar ein bisschen früh, aber das macht ja den Reiz aus. Wir können ja mal die beiden Finalisten und den Sieger der Europa League tippen. Daran hatte ich auch schon gedacht, wäre vielleicht eine gute Idee. Wer möchte denn anfangen? Ja, mir ist das egal. Ich weiß, auf wen ich tippen werde. Ich kann anfangen, du kannst das aber auch machen. Nee, mach du mal, ich muss noch ein bisschen überlegen. Okay, ich habe schon mit einem Kumpel eine Wette am Laufen, wer die Champions League gewinnt. Dieser hat auf Borussia Dortmund getippt, was ich für etwas gewagt halte, aber okay, unmöglich ist es nicht. Ich habe auf Real Madrid getippt, muss ich ganz ehrlich sagen, als Champions League-Sieger, dabei bleibe ich auch, mit den beiden sehr, sehr guten jungen Spielern, wo sie sich verstärkt haben, unter anderem ja, wie gesagt, mit Isco und Asier Alarmendi oder wie auch immer er heißt, zwei tolle Neuzugänge bekommen und Gareth Bale ist ja so gut wie sicher jetzt da, Bale, Ronaldo in einer Ausstellung. Das klingt doch nach was. Unter anderem hat man dann noch die ganzen altbekannten Özil, Benzema. Habe ich ja vorhin schon anklicken lassen, ist für mich aktuell die beste Mannschaft der Welt, rein von den Namen, von der individuellen Klasse her. Und irgendwann müssen sie immer wieder die Champions League gewinnen, nachdem es das letzte Mal 2002 geklappt hat. Das letzte Mal erst gegen Bayer Leverkusen. Ich denke nicht, dass die Bayern es werden. Es hat ja noch nie jemand den Titel in der Champions League verteidigen können. Ich denke, die Bayern werden auch nicht die Ersten sein, weil Guardiola, denke ich mal, auch ein bisschen Zeit noch braucht, um sein System komplett zu perfektionieren. Das wird dieses Jahr, denke ich mal, nicht klappen mit der Titelverteidigung. Barcelona, glaube ich, auch nicht. Mit ihrem neuen Trainer müssen sie sich erstmal finden, nachdem sie etwas von ihrer Magie, von ihrer Unantastbarkeit wirklich verloren haben letzte Saison und auch schon davor. Man United, glaube ich, auch nicht mit ihrem neuen Trainer jetzt, nachdem auch keine neuen nennenswerten Transfers dazugekommen sind. Chelsea und City werden es wohl auch, denke ich, auch nicht werden. Arsenal sowieso nicht. Deswegen denke ich, Real Madrid kommt ins Finale und wird dort auch gewinnen. Jetzt ist meine Frage, wen ich als Gegner von Real tippe. Das ist gar nicht mal so einfach. Auf wen würde ich denn tippen? Wäre natürlich möglich, dass es ein spanisches Finale gibt, Clásico, Real gegen Barcelona, glaube ich aber nicht. Ich würde mal tippen, dass es Bayern München mal wieder ins Finale schafft. Dort aber, also es wäre ja jetzt zum vierten Mal in den letzten 5 Jahren, dort aber dieses Jahr gegen Real Madrid den Kürzeren zieht. Okay. Ja, ich würde sagen, Real Madrid, gebe ich dir recht, wird dieses Jahr auf jeden Fall ins Finale kommen. Dieses Jahr gehören sie dahin. Es wird aber kein deutscher Verein ins Finale kommen dieses Jahr. Das Team, welches es wohl am besten abschneiden wird, ist wieder Bayern München, aber nur bis maximal Halbfinale müsste eigentlich drin sein. Wer kommt zusammen mit Real Madrid ins Finale? Eine Möglichkeit wäre dieses Jahr wirklich für mich wieder der AC Milan nach einiger Zeit, ganz ehrlich. Mit Balotelli, mit El Shaarawy, spielen super Fußball. Und es besteht die Möglichkeit, dass einer meiner absoluten Lieblingsspieler, nämlich Kaká, wiederkehrt, denn er hat heute nach einem 4:0-Sieg und einem Doppelpack im Freundschaftsspiel von Real Madrid bekannt gegeben, dass er Real Madrid verlassen möchte. Und so wie es aussieht, wird dem auch nachgegangen. Und die erste Anlaufstelle für Kaká ist natürlich sein Ex-Club, sein Heimatclub AC Milan. Würde mich auch sehr freuen, denn da wurde er zum Weltstar. Und warum nicht? Einfach back to the roots. Und ich hoffe, er wechselt dahin. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er AC Milan es wirklich durch ein bisschen Glück ins Finale schafft. Und das Finale wird dann heißen Real Madrid gegen AC Milan, aber am Ende mit dem Sieger Real Madrid. Ja, da sind wir uns ja beim Sieger zumindest einig, beide. Ich habe ja dieses Jahr, also 2013, schon auf dem Finale Bayern München gegen Real Madrid getippt. Da kam ich ja sogar einigermaßen in die Nähe. Nur dann hat Borussia Dortmund Real Madrid ja den Schneid abgekauft, beziehungsweise Robert Lewandowski hat im Hinspiel einen Alleingang abgeschossen und das konnte Real Madrid dann auch im Rückspiel nicht mehr korrigieren, auch wenn es knapp war. Ich denke, dieses Jahr wird es dazu kommen. Wie gesagt, AC Mailand ist durchaus möglich, halte ich nicht für abwegig. Aber ich tippe auf Bayern München gegen Real Madrid und als Sieger haben wir dann ja beide auf Real getippt. Und dann schauen wir mal, ob es so kommen würde. Ich fände, es wäre Real Madrid, auch wenn ich kein Fan von Real Madrid bin, aber es wäre ihnen zu gönnen, dass sie es endlich mal schaffen, einfach mal um ein Stück Fußballhistorie zu verbringen, als erste Mannschaft eine zweistellige Anzahl von Champions League-Titeln, beziehungsweise Champions League und dem, was früher Champions League war, Europapokal der Landesmeister, zu gewinnen. Das wäre nämlich die erste Mannschaft, die es 10-mal geschafft hätte. Ja. Naja. Von mir aus können wir jetzt auch noch schnell, zwar stehen halt zwei Mannschaften noch nicht fest, aber von mir aus können wir jetzt auch noch schnell die Finalisten für den Europapokal tippen. Europa League. Können wir gerne machen, dann, ich habe bei Champions League angefangen, dann möchtest du diesmal bei Europa League anfangen? Ja, gerne doch. Also hier würde ich das noch als bedeutend schwerer einschätzen als bei der Champions League. Ah, schwierig. Muss ich einmal was essen hier? ist wirklich schwer. Man muss aber gucken. Es kommen ja schließlich 8 Champions League Teilnehmer noch hinzu, ne? Und da muss man ja gucken, wer fliegt aus der Champions League raus. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass kein Champions League Team ins Finale kommt und geschweige denn gewinnt. Somit gehe ich jetzt erstmal nur von den Europa League Mannschaften aus und sage, es gibt das Finale Tottenham Hotspur gegen alle. Tottenham Hotspur gegen Lazio Rom. Das ist meine Ansage. Tottenham Hotspur sehe ich da, würde ich auch bestätigen. Haben sich sehr, sehr stark verstärkt mit Roberto Soldado, mit diversen anderen Spielern. Auch wenn Gareth Bale natürlich ein enormer Verlust ist. Letzte Saison wettbewerbsübergreifend 26 Tore für Tottenham Hotspur geschossen. Aber nichtsdestotrotz haben sie sich mit fast 130 Millionen Euro verstärkt. Sehe ich auf jeden Fall im Europa-League-Finale als klaren Favoriten auch auf den Sieg. Hast du schon auf den Sieger getippt oder nur auf die Finalisten? Oh, habe ich gerade vergessen. Ich merke dann nämlich auf. Tottenham gegen Lazio. Ich glaube, Tottenham hat momentan mehr das Vermögen, spielerisch und qualitativ, es zu schaffen. So mit Tottenham, Hotspur, Erster, beziehungsweise Europa League-Sieger und Vize-Sieger. Vize wird Lazio Rom. Okay, wie gesagt, ich habe ja schon auf Tottenham Hotspur als Finalisten getippt. Ich finde es durch sehr viel schwieriger als bei der Champions League hier die Finalisten zu tippen. Was sag ich denn mal? Ich sag Atletico Madrid. Letztes Jahr sind sie relativ früh ausgeschieden, mich nicht alles täuscht, im Achtelfinale. Davor haben sie die Europa League gewonnen. Das Jahr davor sind sie auch weit gekommen, aber ausgeschieden. Aber Atletico ist doch in der Champions League. Ja, ist durchaus richtig. Allerdings habe ich sie ja auf Platz 3 Ach so, getippt. ja, das habe ich verdrängt, Entschuldigung. Nein, habe ich gar nicht. Ich habe sie nicht auf Platz 3 getippt, hört mir gerade auf. Da habe ich mich gerade vertan, Entschuldigung. Nee, die hätte ich ja auch darauf getippt, dass sie weiterkommen. Sie hatten ja sehr, sehr gute Leistung gegen Barcelona gezeigt. Das ist also nicht möglich, dass sie im Finale der Europa League stehen. Meiner Ansicht nach also. Ja, was sag ich denn mal? Das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. Für einen Moment noch. Ich muss gerade noch mal was nachdenken. Ich sage. Lazio Rom wäre durchaus eine Möglichkeit. Glaube ich aber fast nicht. Was denn? Ich sag. Auf jeden Fall Tottenham Hotspur gegen dann sag ich mal AC Florenz. Okay, Liga unter anderem, ja? also du tippst Mario Gomez ins Finale und ich tippe Miroslav Klose ins Finale. Ja. Ich tippe dann einfach mal Mario Gomez ins Finale, nachdem du Miroslav Klose ins Finale getippt hast. Ich denke, dass der AC Florenz eine unterschätzte Mannschaft ist, die vielleicht mit Mario Gomez jetzt ein bisschen ins Spotlight geraten ist, trotzdem noch unterschätzt ist. Ich traue der Mannschaft einiges zu. Ich traue Mario Gomez einiges zu. Ich bin der Meinung, dass die Bayern ihn unter Wert haben gehen lassen. Er wird es zwar nicht alleine entscheiden, aber ich tippe einfach mal jetzt den AC Florenz ins Finale. Ich denke, das könnte eine kleinere Art von mittlerer Sensation werden. Ist wahrscheinlich nicht ganz zu erwarten, aber es ist generell schwierig. Einen wirklichen Top-Favoriten außer Tottenham Hotspur sehe ich da jetzt nicht. Ich setze aber auch Tottenham Hotspur sind für mich eindeutig der, der die Europa League, wenn sie ihr spielerisches Potenzial ausschöpfen können, dann der Finalsieger, der dieses Jahr die Europa League gewinnen wird. Wobei man auch noch hinzufügen muss, dass es dieses Jahr so sein wird, dass der Europa League-Sieger einen Platz in der Champions League nächste Saison garantiert bekommt. Das war ja bisher nicht so gewesen. Dieses Jahr ist es so. Ja, das ist richtig, das habe ich auch gehört. Und ich denke mal, wir sind jetzt durch, oder? Ja, würde ich so sagen. Wir haben eigentlich alles durchgetippt. Wenn wir jetzt nicht noch tippen wollen, wer vielleicht ins Halbfinale kommt oder so, dann. Nee, das kann man ja ein anderes Mal machen. Ja, dann müssten wir jetzt, sind wir jetzt eigentlich durch mit allem. Wir haben unsere Europa League eigene Auslosung gemacht. Wir werden schauen, wie viel davon richtig ist. Wir haben die Champions League Gruppen besprochen und die Finalteilnehmer bzw. Sieger. Damit sind wir, denke ich, jetzt durch unser Programm durch. Ja, vollkommen richtig und ja, wir freuen uns auf eine wunderbare, spannende Champions League-Saison, welche in einem Finale zwischen, ja, entweder, wenn es nach uns geht, Real Madrid und AC Milan oder Real Madrid und du hattest Barca, ne? Nee, ich hatte Bayern Ach, tatsächlich. Bayern doch. Und ja, entweder Real Madrid gegen AC Milan oder Real Madrid gegen Bayern München mündet in Ja. Lissabon oder ja, und natürlich freuen wir uns auch auf eine wunderbare 43. Europa League / Europa Pokal Saison, die dann in einem Finale in Turin natürlich, also in Ja, in Turin in Turin. Italien endet. Und zwar Ja. dann entweder mit einem Finale zwischen Tottenham und Lazio oder Tottenham und Hotspur. Tottenham Hotspur und ja genau, Lazio Rom oder Tottenham Hotspur und dem AC Florenz mit Mario Gomez. genau. Ja, also natürlich bedanke ich mich nochmal kurz bei dir, Elias. Ja, kein Problem, immer wieder gerne. war ja auch ein interessantes Thema an diesem doch interessanten Tag. Sehr gut besetzte Champions League-Saison haben wir dieses Jahr. Interessante Gruppenphase. Da wird uns, denke ich, doch einiges erwarten. Ja, und ich denke mal, du oder der Yannick werden das auch auf eurem neuen YouTube-Kanal von Matchball veröffentlichen, dieses Video. Werde ich natürlich auch nochmal auf den Wrestling Replay-Seiten und überall verlinken. Und ihr könnt es ja auch auf Replay veröffentlichen. Ja, da, na, ich meine nur, da es ein Crossover ist, dass wir das dann auf beiden Kanälen machen. Jedenfalls. Und bei uns mache ich es nämlich nicht auf YouTube, weil das erreicht vielleicht weniger Leute, aber ich mache das jetzt bei uns über einen Download, dann haben wir es einmal auf YouTube über euren Kanal und dann über einen Download-Link von Wrestling Replay. Und alles wird natürlich preisgegeben und dann werde ich auch nochmal Fotos veröffentlichen von der Tabelle, Europa League-Tabelle, die wir getippt haben, beziehungsweise die wir ausgelost haben. Und ja, wir können ja vielleicht auch mal danach, wenn die Europa League getippt wurde, einen kleinen Rückblick machen, ob wir denn hier total daneben getippt haben oder ob doch das eine oder andere dann tatsächlich so gekommen ist. Ja, wir werden auf jeden Fall Zeit finden und ja, das war's mit diesem Special, dem allerersten Crossover von Sporttotal und Matchball. Ihr werdet in nächster Zeit bestimmt des Öfteren nochmal einen Podcast von Yannick und Elias, vielleicht auch mit mir als Gast dann Matchball hören. Natürlich Wrestling Replay Ausgaben hört er auch jede Woche und dann gibt's Anfang September dann auch wieder eine neue Ausgabe von Sporttotal. Ist dann die 9. und zwar mit dem ersten, ja, mit dem Finale und dem Quiz um Platz 3 des ersten Wrestling Replay Quiz. Und ja, ich freue mich drauf und ja, ich denke mal, irgendwann wird sich dieses so ein Crossover von Sporttotal und Matchball, denke ich mal, wiederholen, oder? Ja, denke ich auch. Da wird es mit Sicherheit den einen oder anderen Anlass für geben, den wir dann auch zu gegebenen Zeitpunkt aufgreifen werden. Ja, und damit sind wir durch und ich habe die Ausgabe begonnen und deswegen lasse ich dir, Elias, mal das Schlusswort und verabschiede mich schon mal. Ciao und bis zum nächsten Mal. Ja, schön, dass ich dabei sein durfte bei diesem Crossover. Ich verabschiede mich auch. Schönen Abend, schöne Nacht noch, je nachdem, wann ihr das hört. Schönen Morgen an alle Zuhörer. Ich hoffe, ihr freut euch alle auch so wie wir auf die Champions League-Saison, die durchaus, finde ich, sehr, sehr spannend sein wird. Einiges verspricht. Viel Spaß dabei, viel Spaß beim Anhören von sowohl Wrestling Replay als auch Matchball. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.